Nicht immer half's. Herzberg und ich sind keine Freunde geworden, sagt etwa Markus Schreiber, der sich mit dem Siegner Immobilienchef in einer Videokonferenz traf. Olaf Scholz blickt da längst aus Berlin auf die Planungen für den Elbtower. Einen Monat nach der Feierzeremonie im Rathaus ist der Politiker als Finanzminister in die Bundesregierung gewechselt. In der Hoffnung, wie er verkündete, dass die Menschen einmal über den Elbtower sagen werden, das hat Olaf Scholz gut gemacht. So ist es nicht gekommen. In Scholz' ehemaliger Heimat mehrt sich die Kritik. In der Bürgerschaft hinterfragen die Abgeordneten die Investorenauswahl. Wie seriös ist die Signa Prime Selection AG? Wieso erhielt die Signa den Zuschlag, obwohl sie nicht höchstbietender war? Warum erfolgte der Verkauf des Grundstücks statt der geplanten Vergabe im Erbpachtrecht? Viele in der Politik ärgern sich über die Hinterlassenschaft von Scholz, mit der sie nun leben müssen. Es ist Ende März 2019, als die Stadt der Signa neue Bedingungen stellt. Die Bürgerschaft knüpft die Übergabe des Grundstücks an die Erfüllung einer Vorvermietungsquote, wonach die Signa für rund 30% der geplanten Büroflächen Mietverträge mit einer Laufzeit von mindestens 5 Jahren nachweisen muss, ebenso für das geplante Hotel mit 15 bis 20 Jahren Laufzeit. Bestätigen soll das ein tauglicher Finanzierer. Heike Sudmann bezeichnet das als verzweifelten Versuch der regierenden Parteien von SPD und Grünen, den Notausstieg schon einmal vorzubereiten. Benko, der sich selbst für den Schlausten hielt, wie ein Wegbegleiter erzählt, amüsiert sich über die Bedenken Hamburgs. In einem Interview mit den Autoren für das Manager-Magazin im Herbst 2021 sagte er, sie werden nur wenige bis gar keine internationalen Projekte dieser Dimension finden, die 5 Jahre vor Fertigstellung eine Vorvermietungsquote von mehr als 25% haben. Da hatte er einen Mieter bereits im Sack und war der geforderten Vorvermietungsquote ein gutes Stück näher gekommen. Wie so oft bei Benko hatte auch dieser Erfolg der Signa einen Beigeschmack. Per Pressemitteilung gibt die Hamburg Commercial Bank, HCOB, ehemals HSH Nordbank, am 16. Dezember 2020 bekannt, ihren 1972 errichteten, baufälligen Klotz am Gerhard-Hauptmann-Platz einschließlich der Shoppingpassage Perle an Signa abgegeben zu haben. Ein Grundstück, das die Stadt der Hamburg Commercial Bank unsinnigerweise, wie Kritiker meinen, mit überlassen hatte. Und das, obwohl erst Milliarden Euro Staatshilfe die Vorgängerbank von ihren Risiken befreit hatten. Nun dealte die Hamburg Commercial Bank geschickt mit dem Grundstück. Nach einer Phase des Lease-Back, in der die Bank das Gebäude von Signa zurückmietet, werde man in den sich derzeit in Planung befindlichen Elbtower im Osten des jungen Hamburger Stadtteils Hafen City umziehen. Angemietet werden rund 11.000 Quadratmeter mit der Option auf weitere 2.000 Quadratmeter. Für mindestens 10 Jahre, heißt es in der Pressemitteilung. Nicht nur, dass die HCOB ihre alten Räumlichkeiten an Signa los ist und neue Büros von Signa abnahm, sie gab auch noch den Kredit zum Verkauf. 166 Millionen Euro flossen an Benko als Finanzierung. Und selbst die Kanzlei, die HCOB bei dem Deal berät, ist eine alte Bekannte, Freshfields mit Conradi, der die Stadt Hamburg auch beim Verkauf des Elbtowers unterstützte. Dieses Geschäft ist nicht nachvollziehbar. Womöglich hat Signa einen extra hohen Kaufpreis an HCOB gezahlt und damit die künftige Miete faktisch vorausbezahlt, sagt Markus Schreiber im November 2023 dem Handelsblatt. Trotzdem erhielt die Signa im März 2022 die Baugenehmigung. Die geplante Baufläche war plötzlich von 100.000 auf 120.000 Quadratmeter gestiegen, der Turm nicht mehr 235 Meter, sondern 245 Meter hoch. In einer Zeit, in der andere Immobilienfirmen beginnen, ihre Bauprojekte zu hinterfragen, hält Signa am Elbtower fest. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine steigen die Baukosten. Die Europäische Zentralbank hebt ab Sommer 2022 die Leitzinsen gleich mehrere Male hintereinander an. Trotzdem erweckte René Benko auf einer Signa-Mitarbeiterveranstaltung Ende 2022 den Eindruck, Signa könnte als Gewinner aus der Immobilienkrise hervorgehen. Es gebe den Immobilienmarkt nicht. Es gäbe Immobilien und es gäbe sehr gute Immobilien. Letztere gehörten Signa. Als Zeichen der Potenz hatte Signa bereits vor Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt mit dem Bau des Elbtowers begonnen und 70 Meter lange Pfähle in den morastigen Hamburger Boden gerammt. Auf eigenes Risiko. Der Elbtower ist in jeder Dimension eine Herausforderung. Nicht nur finanziell, sondern auch von der Statik. Als Anfang Januar 2023 die offizielle Übergabe des Baugrundstücks erfolgte, durfte der Turm dann in die Höhe wachsen.